Idee? Mit einem kleinen Wunsche. Schneider hat mehrfach bei Wettbewerben im Schachspielen die Erfahrung machen können, dass er selbst kein Gewinner per se ist. Oftmals, zumeist wenn er es meint, dass er sich bei einem Turnierspiel auf der Straße des Glückes befindet, hat ihn die eigentliche Konzentration verlassen. Dann hat er sich zwar bereits während dieser Spiele siegesgewiss gegeben, ist aber im weiteren Verlauf derselben sehr unvorsichtig vorgegangen. Da wird es alleine nur mehr eine Sache des Glücks sein, ob ein solches überhaupt noch gewonnen werden kann. Der Autor weiß um diese Schwäche von sich bereits einigermaßen gut Bescheid. Er kennt sich selbst diesbezüglich schon gut mit seinem Menschendasein aus. Er gewinnt fast kaum ein Spiel, wenn er sich allzu früh als der Gewinner desselben vorkommt. Solch ein Spiel ist dann fade. Der Verlust solcher Partien ist davor programmiert. So würde das nichts Gutes sein.